Die Hoffnung lebt zuerst, Linda Feller. Zweiter Teil Interview in dieser Stunde, jetzt Mike Krüger, Baujahr 51. Ich bin 20 Jahre später dran, aber auch schon ein alter weißer Mann. 51 geboren, wofür ich nichts kann, das ist sehr lange her und das sieht man mir an. Das waren noch Zeiten, wird heute gerne gesagt. Adenauer war Kanzler und die Wirtschaft lief toll. Peter Kraus und Chuck Berry fetzten mit Rock'n'Roll. Ich kann mich kaum noch dran erinnern, wenn man mich heute fragt. Eins ist ganz sicher und das ist kein Scheiß. Ich wurde zwar älter, blieb aber weiß. Es gibt einfach Dinge, für die man nichts kann. So wurde ich dann, es war vorprogrammiert. Und das ist zum Glück auch nicht nur mir passiert. Tatsächlich irgendwann ein alter weißer Mann. 66 bei der Beatles Bravo Blitz-Tournee. Danach eine Schülerband gegründet. Yeah, yeah, yeah. Hinterm Schlagzeug erstmal voll auf Ginger Baker gemacht. Bei einem Beatband Battle eine tolle Frau gesehen und sie ganz lässig gefragt: Willst du mit mir gehen? Und schon beim dritten Versuch hat sie dann ja gesagt. Eins ist ganz sicher und das ist kein Scheiß. Ich wurde zwar älter, blieb aber weiß. Es gibt einfach Dinge, für die man nichts kann. So wurde ich dann, es war vorprogrammiert. Und das ist zum Glück auch nicht nur mir passiert. Tatsächlich irgendwann ein alter weißer Mann. 75 haben wir zwei dann das Showbiz gerockt. Plötzlich hatte ich Hits, wir waren selber geschockt. In allen Charts, die es gab, war ich Number One. Und gestern sagt sie zu mir, als ich vor ihr steh: Sind das etwa graue Haare, die ich da seh? Und das nach nur 50 Jahren, was hast du getan? Eins ist ganz sicher und das ist kein Scheiß. Ich wurde zwar älter, blieb aber weiß. Es gibt einfach Dinge, für die man nichts kann. So wurde ich dann, es war vorprogrammiert. Und das ist zum Glück auch nicht nur mir passiert. Tatsächlich irgendwann ein alter weißer Mann. Erinnerungen an meine Kindheit, Mike. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube, drin ist Senf und drauf steht: Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die Tube auf. Aber erst die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Und schon ist die Tube auf. An der Autobahnraststätte, da hatte ich großen Durst. Es gab nur Automaten, doch das war mir ganz Wurst. Ich drückte auf zwei Knöpfe, da war ich auch schon nass. Halb voll Cola und halb voll Bier vom Fass. Kam eine rote Lampe raus, auf der stand: Mensch, Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Und schon kommt da unten Kaffee raus. Ich musste mal ins Krankenhaus, mein Blinddarm war defekt. Die Narkose hat nicht so gewirkt, da hab ich mich erschreckt. Mann, wie kriegen wir denn Sie bloß auf, hat der Chefarzt mich gefragt. Nichts einfacher als das, hab ich gesagt. Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Mal sehen, da geht der Bauch schon auf. Ich hatte mal eine Freundin, ich bin auch nur ein Mann. Doch leider trug sie einen BH, man kam da sehr schlecht dran. Mann, Mädel, wie geht denn das? Ich komm da nicht mehr mit. Sie sagte: Komm, mein Junge, ich geb dir mal einen Tipp. Du musst doch nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drückst du ganz leicht drauf und schon geht die Sache auf. Ich flog mal so im Flugzeug, da fiel der Motor aus. Zum Glück trug ich einen Fallschirm und kam auch ganz gut raus. Draußen wollte ich ihn öffnen, hab die Schnur schon in der Hand. Voll Entsetzen las ich, was darauf stand. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Ich wollte es gerade tun, da schlug ich auf. Dass ich das nicht überlebt hab, wird jeder wohl verstehen. Jetzt stehe ich hier vorm Himmelstor, kann keinen Menschen sehen. Komm, lass mich rein, ihr Engels, schrie ich und tobte wild. Da sah ich an der Tür das goldene Schild. Und drauf stand, sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon ist die Himmelspforte auf. Mensch, ja, darüber hat man gelacht. Hier ist Albano. Felicità, e tenersi per mano e andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità è un cuscino di fiume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità. Felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. Felicità è una sera sorpresa, la luce accesa e la radio che fa. È un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. È una telefonata non aspettata, la felicità. Felicità. Felicità è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità. Felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone. Minuten. Radio Marabu. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the overdrive. life, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Alternative music. Here I stand alone with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? If I you tried, if we could only turn back time, but I guess we'll never know. Many roads to take, some to joy, some to heartache. Anyone can lose their way. If I said that we could turn it back, right back to the start, would you take the chance and make the change? Do you think how it would have been sometimes? Do you pray that I'd never left your side? Energetic 80s. Alternative Music. Radio Babo. Marabu. That's why I hate my alarm clock. That's why. die alten Ladies, Sheryl Crow, Kylie Minogue, Lady Lily, Kate Winslet. Davor Offenbach, Albano und Mike Krüger. Ready, oh. Linda Feller zu Gast. Ganz, ganz wichtig in deinem Leben. Du hast einen Preis abgeholt. Also der erste war ja der Bon, aber du hast auch in der ZDF-Hitparade erfolgreich teilgenommen. Ja, mit einem zweiten Platz in der ZDF-Hitparade und ich war tierisch krank und da wurde noch live gesungen. Das war unter Uwe Hübner, glaube ich. Ne? Genau. Und jetzt überlege ich gerade, in welchem Jahr das war. Ich weiß das gar nicht. Frühe 90er Jahre, ja, denke ich. Die frühen 90er Jahre waren das. Und da habe ich mich mega gefreut. Mit welchem Titel warst du dort dabei? Minuten im Fieber. Spielen wir. Als ich ihre Blicke trafen, wollte sie ihm widerstehen. Sie ließ sich überreden, ihn wieder zu sehen. Dann konnte sie es kaum erwarten, bis er endlich vor ihr stand. Da war plötzlich ein Gefühl, das sie vorher nie gekannt. Als sie dann sehr spät nach Haus kam, zu dem Mann, den sie noch liebt, konnte sie ihm doch nicht sagen, dass es einen anderen gibt. Er würde es nie verstehen und würde ihr nie verzeihen. Sie hatten sich geschworen, sich immer treu zu sein. Denn sie weiß, wenn sie geht, ist alles verloren, alles vorüber, nur wegen Minuten im Fieber. All die Jahre der Liebe versinken im Eis, und weil sie das weiß, geht sie nicht und verdrängt ihr heißes Fieber. Sie will es nicht riskieren, dass sie noch mehr zerstört. Und sie muss sich nun entscheiden, fällt es ihr auch noch so schwer? Tausend Fragen, keine Antwort, sie fühlt sich schwach und leer. Warum brach sie das Vertrauen, das der andere in sie setzt? Er darf es nie erfahren, dass sie ihn so verletzt. Denn sie weiß, wenn sie geht, ist alles verloren, alles vorüber, nur wegen Minuten im Fieber. All die Jahre der Liebe versinken im Eis, und weil sie das weiß, geht sie nicht und verdrängt ihr heißes Fieber. Denn sie weiß, wenn sie geht, ist alles verloren, alles vorüber, nur wegen Minuten im Fieber. All die Jahre versinken im Eis, und weil sie das weiß, geht sie nicht und verdrängt ihr heißes Fieber. Mit Linda Feller durch ihr Leben. Wir sind so ein bisschen in die 90er Jahre. Das war für viele Künstler aus der DDR eine schwierige Zeit. Ich denke, für dich war es doch auch eine Zeit des Erfolges. Wie hast du diese Zeit erlebt? Du bist ja vor allem international auf dem Country-Bereich sehr erfolgreich geworden. Das ist richtig, was du sagst. Vor allem überhaupt die Country-Szene war in den 90er, das war die Hochzeit, die 90er Jahre. Dann RTL hatte dann die Sendung Kilometer 330, die mega erfolgreich war. Und ja, die Kollegen aus dem Osten, die hatten es richtig schwer. Und bei uns war genau das Gegenteil. Also die Country-Szene, die ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und die Festivals sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ich hatte auch da ein bisschen Glück gehabt, da ich unbelastet war, weil ein bisschen zu jung mit 18 zur Wendezeit. Und selbst bei uns beim Radio sind dann immer noch Kollegen mehr oder weniger entfernt worden, die eine, sagen wir mal, ungenaue Vergangenheit hatten. Und ungenau. Und insofern ging das auch ein paar Jahre richtig gut. Thüringen ist ja so ein bisschen eine Country-Hochburg. Das können wir beide als Thüringer, glaube ich, sagen. Ich bin gestern erst wieder am Bergsee Ratscher vorbeigefahren. Dort ist ja das große Country-Festival. Hast du auch so ein bisschen den Eindruck, dass in Thüringen Country geschätzt wird? Ich finde, dass die Country-Music flächendeckend in Deutschland sehr geschätzt wird. Ich bin nun nicht so auf jedem Country-Festival. Ich bin da so ein bisschen, sag ich mal, Crossover gefächert. Und selbst bei meinem Publikum, wenn ich Konzerte gebe, und dann sehe ich zum Teil schon, die das dann auch sagen bei der Autogrammstunde, oh, ich habe das zum ersten Mal und so. Die sind alle begeistert von dieser Musik, weil die eben so breit gefächert ist. Und weil man im Text auch alles aussagen darf, weißt du, diese Tabuthemen. Wir hatten jetzt gerade mal, als die Musik lief, uns unterhalten eben, wenn Worte zerstören, Alkoholprobleme oder sonstige. Wir dürfen eben fast alles. Oder Im Himmel fehlt heute ein Engel oder 1941 ein Titel. Da geht es um Demenz. Und was dann so alles so passiert, dass die älteren Leutchen dann zum Teil manchmal vergessen, die Bratpfanne vom Herd zu nehmen und dass da schon gefährliche Situationen entstehen können und so. Du hast Preise bekommen, internationale Preise auch. Also auf Wikipedia kann man zumindest auch nachlesen, erfolgreichste deutschsprachige oder deutsche Country-Sängerin im Ausland. Was waren das alles für Preise? Ja, von der, und jetzt kommt ein schweres Wort. Von der German American Country Music Federation, kurz GACMF genannt. Ah, ja, auf jeden Fall. Ja, und mit meiner Country-Sendung, es gibt da einmal von der GACMF einen Preis, da wurde ausschließlich, und das ist für mich ganz dolle viel wert, weil da das Publikum bestimmt, ausschließlich und nicht irgendeine Jury, von Media Control. Das sind ja Zahlen und Fakten, die liegt mir sehr am Herzen. Und dann durfte ich ja in der Opry auftreten und da habe ich auch einen. In Nashville, Tennessee, in the Mother Church of Country Music, in der Grand Ole Opry. Und daraus entstand ja die Sendung Country Herz, einmal Nashville und zurück. Und die Sendung kam 33 Mal zur Ausstrahlung. 1998 war das, gell? Ja, 98. Oh, du hast dich wirklich informiert. Wir haben es gelesen vorher, ja. Ja. Die habe ich aber ehrlich gesagt nicht gesehen, das muss ich zugeben. Wo, 33 Mal ausgestrahlt. Von welchem Sender? Beim MDR, beim Hymdrill, ja. Ja, genau. Und da bekam ich eben auch für die erfolgreichste Country-Sendung eine Auszeichnung. Du hast mit internationalen Künstlern zusammengearbeitet, da bist du sicherlich auch stolz drauf. Es gibt einige Duette und da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen was spielen. Ja, erzähl mal. Ja, 2020 durfte ich mein 35-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Und zu diesem Jubiläum stand für mich fest, gibt es natürlich eine Jubiläums-CD. Und ich wollte unbedingt natürlich neue Titel und ich wollte Duette mit den Menschen, mit denen ich seit Jahren musikalisch verbandelt bin. Das sind zum Beispiel Dickie Lee. Dickie Lee werden jetzt viele sagen, oh, kenne ich nicht. Aber Leute, ihr kennt alle Dickie Lee. Ich habe das dann nämlich so gemacht mit Dickie Lee, der hat für mich geschrieben seit 1992 Titel aus Nashville, ist eine Megagröße. Und Dickie Lee hat Rocky gesungen. Er ist der Originalinterpret und viele denken jetzt, nein, das ist doch hier Farian. Nein, auf keinen Fall. Da kann ich auch dazwischen grätschen als Moderator der Landeswelle. Oh, die Welle. Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? So auch mit Ray Stevens. Ihr singt immer euer Original, logischerweise, in eurer Muttersprache auf Englisch und ich singe dann immer den deutschen Text. Und dann erkennen natürlich die Leute immer, ach ja, das stimmt ja. Und mit Ute Freudenberg, mit Ute verbindet mich nicht nur eine lange Freundschaft, wir haben eine ehrliche Freundschaft. Die hatte auch so einen Western-Namen, als sie im Westen eine Platte aufgenommen hat. Ja, wie hieß sie denn? Hörfer, aber jetzt komme ich nicht auf... wirklich, das Hörfer. Weiß ich. Ja. Ist da gucken wir gleich mal im Archiv, müssen wir gleich mal. So, komm, wir spielen jetzt erstmal eine Musik und dann gucken wir nach Ute Freudenberg. Ja, genau, das machen wir. Was spielen wir? Wollen wir ein Duett spielen? Ja, spielen wir ein Duett. Dann spielen wir natürlich, das ist für mich der Ritterschlag ohnehin, selbst wenn ich morgen einen Oscar gewinnen würde, ist der lange nicht so viel wert. Natürlich habe ich den Song, mit dem bei mir 85 alles begann, nämlich der Song von Dolly Parton mit ihr gemeinsam im Duett gesungen. Na los! Play a song for me, Mr. Applejack. Hey there, Dolly. I wanted to thank you for being a big part of my career. You know, the song that started everything for me was your song, Applejack. Well, Linda, thank you for loving my song and for recording it. I'm just glad you like it because it was written about an old man that was a big part of my career. When I was a child, he taught me how to play the banjo. Well, Dolly, I was thinking maybe we could sing it together since we both love this song. Well, I think that's a great idea. Let's do it. You ready, boys? Hit it! Woo! Well, he lived by the apple orchard in this little orchard shack. His name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Old Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song for me, and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song, let your banjo ring. Now I'd go down to Applejack's just almost every day. And we'd sit and we'd drink Applejack and some other stuff he'd made. Then he'd take his banjo down, then he'd ask me if I'd sing. And he would play the banjo when I'd play my tambourine. Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song for me and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack. Play a song, let your banjo ring. Woo! Play a song for me, Mr. Applejack. So, während die Musik spielt, sind wir in das Archiv gestiegen und haben gefunden, na, ganz aufregend ist es nicht, es ist eine MP3-Datei, die wir über die Suchmaschine gefunden haben. Also Ute Freudenberg veröffentlichte 1988 in der BRD, anderswo, wie wir zu DDR-Zeiten sagten, This Was The Last Time als Herford Jones. Nein. Doch, Jones. Wie in den Italo-Western. Also pass auf, jetzt haben wir die Leute ja so neugierig gemacht. Ein Stück müssen wir spielen. Spielen wir, hören wir mal rein. This Was The Last Time. smile caught in your sleep. Time will come when tables turn. I will repay you once more. The deck of cards is shuffled and you better beware. Can't win all the time. The prophet you stake now once used to be mine. No one can foresee his luck. Your grace will fall on you. I'm gonna take your shield away. Time to hurt you. This was the last time that you had me double cross. This was the last time that you had me double cross. This was the last time that you had me double cross. For the love of gold, for the love of fame, who will play the hand and who is the game? Now I know you're playing two sides of a coin. Ja, was sagst du? Huffer Jones 1988. Wahnsinn, was man alles so gemacht hat. Genau. Ich bin nicht allein. Dann kommen wir jetzt noch zu Tommy Reiker, aber wir nennen ihn jetzt Muck. Da wollte ich dir ja sowieso mein Lieblingslied erzählen. Das war tatsächlich auch in den 80er Jahren, da war so eine längere Zeit wenig von ihm zu hören. Und dann kam eine unglaubliche Schnulze eigentlich, aber ich liebe sie. Eine Sekunde der Ewigkeit. Sag jetzt nicht, du kennst sie nicht. Er hat auch, glaube ich, einen Bong. Also einen Bong hat er mindestens bekommen. Ich glaube, da saß der doch mit so einem weißen Anzug. Das kann sein. Übel, oder? Ja, ja. Da gibt es doch dieses mit Evelyn, aber das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich eine Sekunde der Ewigkeit. Da geht es im Grunde genommen darum, dass die Frau von einer Reise zurückkehrt, aber es ist ein Sturm und er hat Angst, das Schiff kentert, aber dann ist er eine Sekunde besorgt, die Sekunde der Ewigkeit und dann... Ich kenne die Hintergründe. Ich weiß, um was es geht. Lass mal hören. Das spielen wir. Muck. Ich höre aus dem Radio an der Seetoben Holz die schlimmste Stimme, die es seit 100 Jahren nicht mehr gab. War meine Liebste heut und sie müsste seit Stunden schon zurück sein und vereist und starr steh ich am Tor und ich steh und erfrier. Plötzlich steht sie vor mir. Eine Sekunde der Ewigkeit. Tränen verschleiern ihre Augen, denn man hat ihr gesagt, ich bin nicht treu. Sie war doch so weit fort von mir, und dort hat man erzählt, ich hätte eine andere Frau und unser Haus wäre leer. Und der Weg hierher wurde ihr lang und schwer. Eine Sekunde der Ewigkeit ging vorbei. Eine Sekunde der Ewigkeit ging vorbei. 10.000 Tage hat sie empfunden dabei. 10.000 Tage hat sie empfunden dabei. Und vom Herzen, Herzen schwer. Der große Stein, welches Glück kann größer wohl als ein solcher Lohn der Ängste sein? Eine Sekunde der Ewigkeit ging vorbei. Eine Sekunde der Ewigkeit ging vorbei. Eine Sekunde der Ewigkeit. So, da war er, mein Lieblingslied von Mook. Jetzt spüre auf jeden Fall noch dein Duett. Und das ist ein Duett nach langen Jahren, 2020 auch auf der Duettplatte drauf. Gibt sogar einen Videoclip. Richtig. Und das war mit das erfolgreichste Duett von Dolly Parton und Kenny Rogers. Ja. Ich weiß nämlich, da hat mich vor vielen, vielen Jahren Mook angerufen. Ja, ich bin ja gerade, ich glaube, er hat gesagt, in Florida. Das ist eins so ein, hier läuft das, der Titel rauf und runter, eben von Dolly und Kenny Rogers. Und da, diesen Titel müssten wir mal zusammen machen. Das ist ewigst her. Und mit meinem Jubiläumsalbum haben wir gesagt, jetzt machen wir das. Und dann hat Mook den wunderschönen Text, also hat das übersetzt. Das stimmt. Man kennt, die meisten Leute kennen im Prinzip nur Islands in the Stream. Und auf der LP dazu, die ich dann auch in meinem Archiv habe, gibt es auf jeden Fall noch zwei weitere Single-Auskopplungen, die heute völlig vergessen sind, die aber in den USA auf diesen Soft-AC-Stationen laufen. Und davon ist es dann, glaube ich, auch einer gewesen. Den spielen wir jetzt. Ja, im Original You Can Make Old Friends. Genau. Was werd ich tun, wenn du gehst? Wer hört denn ehrlich mir zu? Und wer beendet, was ich begann? Jemals so wie du? Wenn es geschieht, das unbekannt, jemand klopft an die werde ich lächeln, geb ihm die Hand, voll Sehnsucht nur nach dir. Und das wird so sein, es wird so sein, wenn ich geh und keine weint, bist du mein letzter. Und dein Gesicht erscheint. verbrennen, die Bühne ist leer, darauf der goldene Thron. Ach, ich weiß, the show will go on. Applaus als letzte Lohn. Es wird so sein, es wird so sein, wenn ich gehe und keiner weint, bist du mein letzter Freund. Du und ich sind wieder vereint. So, wir kommen langsam zum Finale unseres Interviews. Am Ende wird natürlich die neue Single gespielt, weil wir sind ja natürlich auch mit Hintergrundinteressen hier zueinander gekommen. Thüringen. Thüringen, bekannt natürlich für deftiges Essen, aber ich habe herausgefunden, also unsere Recherche hat herausgefunden, du liebst Curryhuhn. Curry? Ja. Ja. Du kochst das gern. Ja. Das verriet das Internet. Wirklich, ich musste das mal kochen mit unserem Starkoch in Dresden, mit dem Kastenmeier. Und das war so lustig. Also Leute, könnt ihr euch vorstellen, ich habe gekocht wie ein Weltmeister. Also bei mir ist das ja Futtern nach Muttern sozusagen. Und das sieht auch alles rustikal aus. Und unser lieber Kastenmeier, der hat das alles so schön garniert und so eine kleine Häppchen und so. Jedenfalls habe ich gekocht und gekocht wie ein Weltmeister. Und zum Schluss hat das Curry gefehlt. Also praktisch die Hauptzutat vergessen. Ja, genau, aber die habe ich schnell noch rangeschoben. Und geschmacklich haben alle gesagt, meins war das bessere Curry. Curry war ja in der DDR sehr beliebt gewesen. Da gab es ja zum Beispiel auch in Rostock, wo es diese Broilerbar gibt, echt? Da gibt es diese Curry-Ananas-Soße. Das war auf jeden Fall ein Renner. Ich weiß nicht, wo sie es herbekommen haben. Aber das war wahrscheinlich aus... Haben die denn die Ananas hergehabt? Die Ananas wahrscheinlich aus dem Delikatladen, aber den Curry wahrscheinlich aus Indien. Orwo Wolfen hat ja für das Bollywood-Kino das Filmmaterial gemacht. Ja, das war ein Riesengeschäft. Also da hat der Westen dann ein gutes Geschäft übernommen. Und vielleicht haben wir als Gegenmaterial Curry bekommen, darum war das bei uns beliebt und ein Curryhuhn dann fast schon ein Thüringer Gericht. Aber wenn du jetzt mal so sagst, wir wollen ja gleich noch eine Thüringerin hören hier, Thüringer Leibgerichte. Ah, wie muss die Bratwurst sein? Nee, kennst du Düschel? Düschel? Ich weiß gar nicht, ob es nun mit D ist oder mit T, keine Ahnung. Thüringen egal, grundsätzlich. Ja, eben, weil. Mai verbübsch. Nee, das ist nur schon wieder. Sächsisch, gell, Dresden. Mimi! Die Mimi freut sich hier so. Sie fühlt ja, wir reden von Curryhuhn, ne? Das versteht ja. Ja, die fühlt sich hier bei euch pudelwohl. Und weißt du, Tischl, sag ich mal, wenn du alte Brötchen hast und die sind hart, die werden immer weggeschmissen. Gott sei Dank machen ja jetzt die meisten daraus Semmelmehl. Also die Brötchen in Würfel schneiden, in Milch einweichen, dann kommt Zucker dazu, dann kommen Eier dazu. Das richtig schön zusammen machen. Entschuldigung, das sieht wirklich ein bisschen aus, wer vom Land kommt, kennt das wie im Schweinetrog. Nee, wirklich, so sieht es echt aus. Und ich sage euch, Leute, das schmeckt so lecker. Dann würde ich sagen, lasst ihr noch Kirschen abtropfen aus dem Glas, mengt die noch dazwischen und oben, also alles in so einer flachen Bratpfanne und obendrauf macht ihr überall schön verteilt Butterflöckchen und das schiebt ihr in den Backofen. Ich sage euch, das schmeckt mega geil. Warm als auch kalt. Das schmeckt richtig, richtig gut. Thüringer Wiederverwertung. Ich kenne es noch mit Klößen aus dem Sulergebiet. Hütes. Also ja, den Hütes. Den Kloß zerschneiden und nochmal anbraten und ja, mit Soße. Das kann man auch machen. Und dann auch. Siehst du, dass den Kloß kannst du dann natürlich süß kredenzen oder herzhaft. Genau. Wir haben jetzt noch was Herzhaftes oder Süßes, eine Thüringer Künstlerin, mit der du befreundet bist und auch natürlich auf der Duettplatte zusammengearbeitet hast. Ute Freudenberg. Jawohl, wir zwei Thüringer Mädels. Und es hat mich wahnsinnig stolz gemacht, als ich Ute gefragt habe, ich habe sie angerufen und sie, ich sage, scheiße, Ute, wo bist du? Na, ich laufe doch gerade auf meinem Ettersberg und da ist sie gerade gejoggt und so. Ich sage, Ute, ganz kurz, ich habe mein Jubiläumsalbum, ich will unbedingt mit dir singen. Ja, Schnecke, das machen wir, ich rufe dich später an. Und dann hat Ute gesagt, na klar, ich meine, es ist ihr Kulthit, ja, dass sie dann die Jugendliebe vorgeschlagen hat, das ja, hat mich sehr glücklich gemacht. Also jetzt nicht Herfer Jones, sondern... Ute Freudenberg und Mrs. Fellerovka. Jugendliebe. Er sprach von Liebe. Dabei war Fellerovka 2020 nochmal zusammen mit Muck. Zu den aktuellen Plänen 2023, 2024. Was können wir von dir erwarten? Auf jeden Fall ein Album. Ja, also wir sind ganz, ganz fleißig, mein ganzes Team, und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Also das muss 2024 ein neuer Silberling. Genau. Einige Singles sind ja schon erschienen. Ja, und was geht konzertmäßig? Querbeet. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Mit Winnetou. Vielleicht kommt da was ganz Neues noch auf mich zu. Also dann warten wir ab und wir berichten dann darüber. Wir wollen jetzt noch Musik spielen, aktuelle Musik. Ich würde sagen, wir nehmen die aktuelle Single. So machen wir's. Linda Feller, ich bedanke mich. Dankeschön und liebe Grüße zu euch nach Hause. Tschüss. In mir brennt ein Gefühl. Das krieg ich einfach nicht gestoppt. Ich grübel viel zu viel und du bist längst in meinem Kopf. Wie soll ich's dir sagen? Du schaust mich so an. Mein Herz bekommt Flügel in deinem Arm. Ich will mit dir den Sternenhimmel sehen und mich für alle Zeiten um dich drehen. Mach die Augen zu. Wenn du das auch so siehst, dann gib mir einfach nur ein Ja. Mehr musst du nicht sagen, es kommt alles an. Mein Herz bekommt Flügel in deinem Arm. Ich will mit dir den Sternenhimmel sehen und mich für alle Zeiten um mich. dir den Sternenhimmel sehen, mich für alle Zeiten um dich drehen. Mach die Augen.